Hallo, hallo, hallo, meine lieben Freunde. Morgen Mittag um 12 Uhr europäischer Zeit machen wir ein spezielles Live. Ich spürte, dass es dran war, Zeit im Fasten und Beten zu verbringen, und ich fragte Gott, ob er mir etwas zeigen möchte für das Jahr 2023, und er tat es. Ich werde eine prophetische Perspektive freisetzen, morgen Mittag 12 Uhr europäischer Zeit. Nur hier auf Instagram, prophetische Perspektive 2023, morgen Mittag 12 Uhr. Ich hoffe, euch morgen zu sehen.